WDR 5. Neugier genügt. Pudingi, ein kleines Dorf im Osten Indiens. Dandapani Dakua steht in der Tür seines kleinen grünen Steinbaus am Dorfrand. Der alte Mann hat ein Wasserbein. Die Schwellungen fallen sofort auf. Er ist körperlich behindert. Sein Gesicht ist zerfurcht, sein Blick leer. Dandapani ist nur mit einem Leinentuch bekleidet. Als Dandapani den Besucher aus Deutschland sieht, bricht er in Tränen aus und stürmt davon. Er muss sich erst einmal sammeln. Dann kommt er wieder und beginnt zu erzählen. Über Prashant, seinen Sohn. Prashant hatte in Alang an der Westküste Indiens auf dem größten Schiffsfriedhof der Welt geschuftet. Er ist einer von 35.000 Menschen, die am Strand von Alang Supertanker, Container und sogar Kreuzfahrtschiffe abwracken. In Pudingi, dem Heimatdorf der Familie, gab es für Prashant keine Perspektive. Wie so viele junge Männer musste er sich woanders einen Job suchen. Mein Sohn war immer 7-8 Monate weg von hier. Zur Ernte kam er immer zurück, um auf den Feldern zu helfen. Aus Alang hat er uns immer Geld geschickt, mal 5.000 Rupien, mal 8.000 Rupien. Ich habe ihn nie um einen speziellen Betrag gebeten. Er war ja noch jung. Dandapani weiß, dass die Arbeit seines Sohnes gefährlich war. Die meisten Männer in Alang tragen weder Helm noch Schuhe, wenn sie auf den riesigen Schiffen schweißen und hämmern. Sie sind auch den Schadstoffen schutzlos ausgesetzt. Jederzeit können schwere Stahlteile unkontrolliert hinabstürzen und einen der Arbeiter treffen. Aber Dandapani und Prashant sahen keine Alternative zu dem Job. Von den umgerechnet 150 Euro, die Prashant verdiente, war die ganze Familie abhängig. Am 22. September 2014 erhält Dandapani Dakua einen Anruf aus Alang. Es waren Freunde von Prashant, Leute aus unserem Dorf. Sie sagten, dass Prashant gestorben sei. Nach Angaben der Behörden war Prashant auf einer Leiter ausgerutscht und von dem Schiff gestürzt, auf dem er gerade arbeitete. Das Schiff hieß King Justus und kam aus Deutschland. In der Gemeinde Pfinztal bei Karlsruhe lebt einer der Mitbesitzer der King Justus. Martin Gierbach führt durch seinen Betrieb. In einer Fabrikhalle werden Kunststoffe für Industriemodelle abgefüllt. Einen Teil seiner Ersparnisse aus dem Betrieb hat er in einen sogenannten Schiffsfonds investiert. Ein Finanzberater hatte ihm dazu geraten. Die Sparer beteiligen sich durch den Fonds an einem Containerschiff, in der Hoffnung, dass es gute Gewinne abwirft. Ich bin selbstständig und ich muss für meine Altersvorsorge selbst vorsorgen. Und wir wollen halt einfach unser Vermögen aufbauen, dass wir zu einem Stichtag X eine Summe an Geld zur Verfügung haben, von der wir auch dann später leben können und auch natürlich leben müssen. Aber statt einer guten Altersvorsorge wird das Unternehmen King Justus für Martin Gierbach zu einem Pleitegeschäft. Im Winter 2014 muss die Fondsgesellschaft der King Justus Insolvenz anmelden. Das Geld, das Gierbach in das Schiff gesteckt hatte, ist weg. Wie konnte es so weit kommen, dass erst der deutsche Unternehmer Martin Gierbach mit der King Justus seine Ersparnisse und dann der indische Dorfbewohner Dandapani Dakua auf diesem Schiff seinen Sohn verlor? Die Spurensuche beginnt im Jahr 2012. Damals hört Martin Gierbach zum ersten Mal durch seinen Finanzberater von der King Justus. Ein Schiffsfonds scheint Gierbach eine gute Geldanlage. Die Geschichte, mit der Fonds verkauft wird, klingt für den Unternehmer glaubhaft. Das Hamburger Fondshaus König und Zieh kann auf einige Jahre Erfahrung mit Schiffsfonds verweisen. Mit blumigen Werbefilmen sucht König und Zieh nach immer neuen Investoren. König und Zieh konzentriert sich bewusst auf besondere Segmente der Containerschifffahrt. Ein klar abgesteckter Kurs. Dieser Werbefilm stammt aus dem Jahr 2008, dem Krisenjahr der internationalen Finanzwirtschaft. In den Jahren danach, als viele Ökonomen längst auch eine Krise auf dem Markt für Schiffe vorhersagten, wirbt König und Zieh mit diesem Film neue Anleger. Das Geschäft für die Fondshäuser ist durch die Finanzkrise eingebrochen. Aber König und Zieh gibt weiterhin vollmundige Werbeversprechen. Das, was wir anbieten, müssen wir wirklich können, verstehen und 100% dahinterstehen. Sonst lassen wir das lieber. Qualität und Sicherheit stehen eben an erster Stelle. Das Fondshaus aus Hamburg hatte auch eine knackige Verkaufsidee. Eine Geschichte, die zur Finanzkrise passt und über die Helge Petersen nur den Kopf schüttelt. Petersen ist Rechtsanwalt, spezialisiert auf Geldanlagen. Er fasst das Geschäftsmodell von König und Zieh, mit dem auch Martin Gierbach gelockt wurde, so zusammen. Das ist klasse, wir haben eine Schiffskrise, alles ist günstiger geworden, die Schiffe sind günstiger geworden, ja, es sind auch die Charterraten günstiger geworden. Das ist eine Riesenchance, jetzt in Schiffe reinzukommen. Andere sehen die Chance gerade nicht und verkaufen die Schiffe und wir kaufen die. Doch König und Zieh kann eine vertrauenswürdige Partnerin bei dem Geschäft vorweisen, die Landesbank NordLB aus Hannover. Während Anleger wie Martin Gierbach einen Teil der King Justus mit ihren Ersparnissen finanzieren, steuert die Landesbank knapp 60% des Kaufpreises für das Schiff bei. Eigentlich gilt die NordLB als eine der wichtigsten Adressen, wenn es um die Finanzierung von Schiffen geht. Umso mehr wundert es Helge Petersen, dass die Landesbank auf das Geschäft mit der King Justus eingegangen ist. Was sich da so mancher Berater, manche Bank dabei gedacht hat, das noch ernsthaft in diesen schweren Zeiten zu verkaufen, ist aus unserer Sicht letztendlich ja nicht erkennbar, nicht zu verstehen. Die Geschäftsidee, mit der König und Zieh Anlegern wie Martin Gierbach die King Justus schmackhaft gemacht hat, geht nicht auf. Ende April 2014 erhält Gierbach einen Brief von König und Zieh, der ihm einen Schock versetzt. Die Schiffsgesellschaft der King Justus ist pleite. Das sind so Momente, die man eigentlich gerne verdrängt, aber es ist ja kein Spielgeld, das wir da einsetzen. Wir haben 10.000 Euro investiert und es ist ja kein Geld, das Sie gerade so aus dem Ärmel schütteln. Es soll ja der Aufbau für unsere Altersvorsorge sein. Ein Rechtsanwalt aus Hamburg übernimmt nach der Pleite die King Justus als Insolvenzverwalter. Bereits am 4. März wurde die King Justus im Internet von einer Firma namens Sonim Shipping zum Verkauf angeboten. Nirgends findet sich der Name eines Mitarbeiters dieser Firma und auch die Adresse taucht nirgendwo auf. Wer also ist die Sonim Shipping? Auskunft könnte der Insolvenzverwalter geben, aber der Anwalt will Fragen zum Verkauf der King Justus nicht beantworten. Ende Juni 2014 wird der deutsche Eigner, die Schiffsgesellschaft der King Justus, im internationalen Schiffsregister gelöscht. Martin Gierbach, der Anleger, ist damit nicht mehr einer der Mitbesitzer des Containerschiffes. In Indien macht sich Prashant Dakua im Juni 2014 auf in sein Heimatdorf Podingi. Er lässt für ein paar Wochen die harte Arbeit auf dem Schiffsfriedhof von Alang hinter sich. Prashant heiratet. In Indien ist eine Hochzeit ein Großereignis, das mehrere Tage gefeiert wird. Prashants Vater Dandapani hat das Fest monatelang vorbereitet. Wir haben alle Freunde und Verwandten eingeladen. Es waren bestimmt 2.000 bis 2.500 Menschen dabei. Um die riesige Hochzeit zu finanzieren, hat sich Dandapani bei Nachbarn Geld geliehen. Insgesamt rund 1.000 Euro. Für ihn eine enorme Summe. Prashant müsste in Alang 8 Monate dafür arbeiten. Dass sich die Eltern der Brautleute für eine Hochzeit verschulden, ist in Indien normal. Dandapani geht davon aus, dass er das Geld schrittweise zurückzahlen wird. Schließlich hat Prashant ja die Arbeit auf dem Schiffsfriedhof und damit ein regelmäßiges Einkommen. Dandapani ist ein stolzer Vater, als sich Prashant im Juli 2014 wieder auf den Weg nach Alang macht. Als er zurück nach Alang fuhr, hat er uns versprochen, bald wieder Geld zu schicken. Er brauchte ja auch dort etwas, um zu essen und zu trinken. Aber er hat mich angerufen und gesagt, Vater, ich werde dir in 15 Tagen etwas schicken. Während Prashant in seinem indischen Heimatdorf Hochzeit feiert, pendelt die King Justus zwischen den Kanarischen Inseln und dem afrikanischen Festland hin und her. Meistens fährt sie nach Mauretanien. Kleine Sender übermitteln die Position des Schiffs. So lässt sich ihr Weg nachverfolgen. Am 1. Juli liegt die King Justus im Hafen von Las Palmas. Ein spanischer Hobbyfotograf fotografiert sie dort. Am Heck weht jetzt die Flagge des Südseestaates Marshallinseln. Das nächste Mal taucht das Schiff knapp 3 Wochen später an der Straße von Gibraltar auf. Die King Justus ist auf dem Weg Richtung Mittelmeer. Sie hat die Flagge gewechselt und ist jetzt im Karibikstaat St. Kitts und Nevis angemeldet. Ein anonymer Käufer hat das Schiff offenbar neu registriert und dabei die Flagge gewechselt. Doch wer ist dieser Käufer? Hinter der Firma Sonim Shipping, die die King Justus im Internet zum Kauf angeboten hat, steht ein gewisser M. Hassan. Auf eine E-Mail-Anfrage, ob die King Justus noch zu haben ist, reagiert er. Unter seiner Mail steht eine Handynummer mit ägyptischer Vorwahl. Die weiteren Recherchen ergeben, dass die Telefonnummer auf Mohammed Hassan Ayat registriert ist. Ayat ist eigentlich Geschäftsführer der Firma Unimar Shipping im Hafen von Damietta in Ägypten. Unimar ist nach eigenen Angaben ein Schiffsdienstleister. Ist die Sonem Shipping, die die King Justus angeboten hat, nur eine Tarnfirma und Mohammed Hassan Ayat ein Zwischenhändler, der die King Justus nur weiterverkauft hat? Henning Grammann kennt sich aus in der Branche. Er ist Inhaber einer Firma, die sich auf Schiffsrecycling spezialisiert hat. Grammann ist nicht erstaunt. Er weiß, dass viele versuchen, den Weg der Schiffe nach Indien zu verschleiern. Denn Schrottschiffe aus der Europäischen Union direkt dorthin zu verkaufen, ist illegal. Die europäischen Gesetze verlangen eigentlich, dass die Schiffe als Sondermüll unter vernünftigen Bedingungen entsorgt werden und nicht direkt am Strand, wie in Alang. Die Bank oder die Fondsgesellschaft, die haben natürlich kein Interesse daran, dass deren Name irgendwo auftaucht. Dementsprechend gibt es Handelsstrukturen, die das wesentlich schwieriger machen, mal diese Wege nachzuvollziehen. Mohammed Hassan Ayat, der Zwischenhändler aus Ägypten, will Fragen zu dem Geschäft mit der King Justus nicht beantworten. Am 30. Juli befindet sich das Schiff im ägyptischen Port Said. Anschließend passiert es den Suezkanal. Am 9. August fährt die King Justus durch das Rote Meer, aber jetzt unter einem anderen Namen. Das King, das eigentlich für das Fondshaus König und Zieh aus Hamburg stand, wurde gestrichen. Das Schiff heißt jetzt nur noch Justus. Am 19. August erreicht es Alang und wirft vor der Küste den Anker aus. Inzwischen ist auch Prashant Dakua wieder in Alang. Die Hochzeit ist bereits 2 Monate her. Seine junge Ehefrau ist schwanger. Am 26. August 2014 wartet Prashant Dakua am Strand von Alang auf die Justus. Der Strand ist in Abschnitte unterteilt. Der Malvi-Werft, für die Prashant arbeitet, gehört der Abschnitt 58. Genau dort setzt der Kapitän, der Justus, das Schiff bei Hochwasser in den Sand. Jetzt übernehmen Prashant und seine Kollegen das Wrack. Mit bloßen Händen beginnen sie, die Justus auseinanderzunehmen. Beim Schweißen, Hämmern und auch beim Davontragen tonnenschwerer Stahlplatten sind die Männer völlig ungeschützt. Das bestätigt Krishna, der aus Prashants Heimatdorf kommt und sich mit ihm in Alang eine Hütte geteilt hat. Er war ständig auf dem Schiff. Er hat dort gegessen und auch übernachtet. Nur sonntags hatte er frei. Dann kam er zu uns in die Hütte. Krishna arbeitete in Alang für eine andere Werft. Dass Prashant tagelang nicht vom Schiffswrack zurückkam, fand er nicht ungewöhnlich. Aber dann stand plötzlich ein Mann vor der Tür. Es war abends um 7 Uhr. Ich habe gerade Essen gekocht. Der Mann sagte, dein Zimmergenosse hatte einen Unfall. Ich rannte zu dem Schiff. Aber man hatte ihn schon in die Stadt ins Krankenhaus gebracht. Also versuchte ich, ihn anzurufen auf seinem Handy. Er nahm nicht ab. Da wusste ich, dass es ernst war. Krishna kennt die offizielle Version des Unfalls auf der Justus, wonach Prashant ausgerutscht und gestürzt war. Aber er bezweifelt diese Angaben. Krishna ist der Einzige aus Prashants Heimatdorf, der die Leiche gesehen hat. Er musste Prashant identifizieren. Es war eine Gasverpuffung oder so etwas. Sein Gesicht war völlig entstellt. Eine genaue Untersuchung des Unfalls gibt es nicht. Kurz nach seinem Tod wird Prashants Leiche in Alang verbrannt. Als Martin Gierbach die Geschichte von Prashant Dakua und dem Ende der King Justus hört, wird er nachdenklich. Dass Arbeiter wie Prashant in Alang unter lebensgefährlichen Bedingungen ein Schiff zerlegen, in das er Geld investiert hat, das habe er nicht gewollt. Ich habe mir gedacht, das Schiff wird jetzt bestimmt 10 Jahre vorneweg laufen und wird mit Sicherheit auch gute Erträge einfahren. Dass jetzt die Schiffe so marode sind, dass sie ad hoc verschrottet werden mussten, darüber war ich mir nicht im Klaren. Und schon gar nicht im Klaren, dass man das irgendwo in einem Dritte Weltland verschrottet wird. Hätte die King Justus nach ihrer Pleite einen anderen Weg nehmen können? Von 46 Schiffen deutscher Reeder wurden im Jahr 2014 32 in Indien verschrottet. In Indien werden mit die höchsten Preise für Schrott gezahlt, mehr als in der Türkei, wo auch Schiffe verschrottet werden, und auch mehr als in China. Wer den höchsten Schrottpreis erzielen will, kann also keine Rücksicht auf die Bedingungen nehmen, unter denen Schiffe zerlegt werden. Und das Schiff, an dem Martin Gierbach Miteigentümer war, sollte zum höchsten Preis verkauft werden. So steht es in einem streng vertraulichen Dokument des Fondshauses König und Zieh aus dem Jahr 2012. Der Schrottwert beläuft sich aktuell auf ca. 3,3 bis 3,5 Millionen US-Dollar. Heißt es darin, um die 500 US-Dollar pro Tonne. Die Fondsmanager kalkulierten also von Anfang an mit einem Schrottpreis, der nur in Indien gezahlt wird. Von den mehr als 3 Millionen Dollar, die die King Justus durch den Verkauf nach Alang eingebracht haben dürfte, werden die früheren Miteigentümer wie Martin Gierbach aber wohl keinen Cent abbekommen. Die Bank, die das Schiff mitfinanziert hat, will jetzt wahrscheinlich ihr Geld zurück, die NordLB in Hannover. Die Landesbank hatte im Jahr 2012 dafür gesorgt, dass das Fondshaus König und Zieh die King Justus bei einer Versteigerung kaufen und Anleger wie Martin Gierbach daran beteiligen kann. Wo das Schiff verschrottet wird und ob das im Einklang steht mit europäischen Regeln, das scheint der NordLB egal zu sein. Wie der Hamburger Insolvenzverwalter, das Fondshaus König und Zieh und der ägyptische Zwischenhändler will sich auch die NordLB nicht zu dem Geschäft äußern. Inoffiziell heißt es aus Bankkreisen, man habe ohnehin keinen Einfluss nehmen können, das Schiff sei ja längst verkauft gewesen, als es nach Indien kam. Der Schiffsexperte Henning Grammann bezweifelt das. Die Einflussmöglichkeiten eines Eigners bestehen ganz klar in der Vertragsgestaltung. Was möchte er? Und wenn er das ganz klar formuliert und auch einen gewissen Kontrollmechanismus mit einbaut, dann kann er sehr wohl bestimmen, wo das Schiff hingeht und unter Umständen auch, wie es recycelt wird. Die Bank dürfte durch den Verkauf nach Indien zumindest ihren Einsatz wiederbekommen haben. Martin Gierbach, dem Anleger, bleibt dagegen nur die Enttäuschung. Also das ist halt natürlich im Prinzip eine schäbige Geschichte, ganz, ganz schäbig dahingehend, dass man das Geld bei uns in Deutschland eintreibt und dass man sich dann im letzten Schritt wirklich an die dritte Welt wendet, um noch hier das Maximale an Ertrag rauszuholen. In Pudingi muss Dandapani Dakua um jede Rupie kämpfen, seit sein Sohn Prashant auf der Justus gestorben ist. Die Leute, die mir für Prashants Hochzeit Geld geliehen haben, fragen schon nach den Rückzahlungen. Wäre mein Sohn noch am Leben, hätte ich es geschafft. Und wenn sie das Geld nicht auftreiben können? Dann werden wir wohl ziemlich leiden müssen. Was Dandapani bislang nicht wusste, laut indischem Gesetz ist die Malvi-Werft in Alang verpflichtet, Prashants Familie eine Entschädigung zu zahlen. Aber der Sicherheitsbeauftragte der Malvi-Werft ist am Telefon sehr kurz angebunden. Er sagt, er habe die Familie bisher einfach nicht ausfindig machen können. Außerdem müssen die Verwandten hierher kommen, sonst kann ich nichts zahlen. Außerdem hat mich bisher niemand nach dem Geld gefragt. Können Sie mir denn sagen, auf welchem Schiff Prashant gearbeitet hat? Warum wollen Sie das alles wissen? Sagen Sie der Familie, sie soll herkommen, dann zahle ich sie aus. Anfang Januar macht sich Dandapani auf den beschwerlichen Weg nach Alang. Er will, dass der Sicherheitsbeauftragte sein Wort hält. 2 Wochen harrt Dandapani aus. Dann endlich erhält er etwa 2500 Euro. Davon kann Dandapani immerhin die Schulden bezahlen. Die King Justus, auf der sein Sohn starb, bekommt er in Alang nicht zu Gesicht. Von dem Schiff aus Deutschland ist nichts übrig geblieben. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.